Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Franziska Nielsen. Oma is for Grandma.net. Theodor Storm, der kleine Häwelmann. Es war einmal ein kleiner Junge, der hieß Häwelmann. Des Nachts schlief er in einem Rollenbett und auch des Nachmittags, wenn er müde war. Wenn er aber nicht müde war, so musste seine Mutter ihn darin in der Stube umherfahren, und davon konnte er nie genug bekommen. Nun lag der kleine Häwelmann eines Nachts in seinem Rollenbett und konnte nicht einschlafen. Die Mutter aber schlief schon lange neben ihm in ihrem großen Himmelbett. »Mutter«, rief der kleine Häwelmann, »ich will fahren!« Und die Mutter langte im Schlaf mit dem Arm aus dem Bett und rollte die kleine Bettstelle hin und her. Und wenn ihr der Arm müde werden wollte, so rief der kleine Häwelmann, »mehr, mehr!« Und dann ging das Rollen wieder von vorne an. Endlich aber schlief sie gänzlich ein. Und so viel der Häwelmann auch schreien mochte, sie hörte es nicht. Es war rein vorbei. Da dauerte es nicht lange, so sah der Mond in die Fensterscheiben. Der gute alte Mond. Und was er da sah, war so possierlich, dass er sich erst mit seinem Pelzärmel über das Gesicht fuhr, um sich die Augen auszuwischen. So etwas hatte der alte Mond all sein Lebtage noch nicht gesehen. Da lag der kleine Häwelmann mit offenen Augen in seinem Rollenbett und hielt das eine Beinchen wie einen Mastbaum in die Höhe. Sein kleines Hemd hatte er ausgezogen und hing es wie ein Segel an seiner kleinen Zehe auf. Dann nahm er ein Hemdzipfelchen in jede Hand und fing mit beiden Backen an zu blasen. Und allmählich, leise, leise, fing es an zu rollen, über den Fußboden, dann die Wand hinauf, dann Kopf über die Decke entlang und dann die andere Wand wieder hinunter. »Mehr, mehr«, schrie Häwelmann, als er wieder auf dem Boden war. Und dann blies er wieder seine Backen auf, und dann ging es wieder Kopf über und Kopf unter. Es war ein großes Glück für den kleinen Häwelmann, dass es gerade Nacht war und die Erde auf dem Kopf stand. Sonst hätte er doch gar zu leicht den Hals brechen können. Als er dreimal die Reise gemacht hatte, guckte der Mond ihm plötzlich ins Gesicht. »Junge«, sagte er, »hast du noch nicht genug?« »Nein«, schrie Häwelmann, »mehr, mehr!« »Mach mir die Tür auf. Ich will durch die Stadt fahren. Alle Menschen sollen mich fahren sehen.« »Das kann ich nicht«, sagte der gute Mond. Aber er ließ einen langen Strahl durch das Schlüsselloch fallen, und darauf fuhr der kleine Häwelmann zum Hause hinaus. Auf der Straße war es ganz still und einsam. Die hohen Häuser standen im hellen Mondschein und glotzten mit ihren schwarzen Fenstern recht dumm in die Stadt hinaus. Aber die Menschen waren nirgends zu sehen. Es rasselte recht, als der kleine Häwelmann in seinem Rollenbett über das Straßenpflaster fuhr, und der gute Mond ging immer neben ihm und leuchtete. So fuhren sie Straßen aus, Straßen ein, aber die Menschen waren nirgends zu sehen. Als sie bei der Kirche vorbeikamen, da krähte auf einmal der große goldene Hahn auf dem Glockenturme. Sie hielten still. »Was machst du da?« rief der kleine Häwelmann hinauf. »Ich krähe zum ersten Mal«, rief der goldene Hahn herunter. »Wo sind denn die Menschen?« rief der kleine Häwelmann hinauf. »Die schlafen«, rief der goldene Hahn herunter. »Wenn ich zum dritten Mal krähe, dann wacht der erste Mensch auf.« »Das dauert mir zu lange«, sagte Häwelmann. »Ich will in den Wald fahren. Alle Tiere sollen mich fahren sehen.« »Junge«, sagte der gute alte Mond, »hast du noch nicht genug?« »Nein«, schrie Häwelmann, »mehr, mehr, leuchte, alter Mond, leuchte!« Und damit blies er die dicken Backen auf, und der gute Mond leuchtete. Und so fuhren sie zum Stadttor hinaus und übers Feld und in den dunklen Wald hinein. Der gute Mond hatte große Mühe, zwischen den vielen Bäumen durchzukommen. Mitunter war er schon ein ganzes Stück zurück, aber er holte den kleinen Häwelmann doch immer wieder ein. Im Walde war es still und einsam. Die Tiere waren nicht zu sehen, weder die Hirsche noch die Hasen, auch nicht die kleinen Mäuse. So fuhren sie immer weiter durch Tannen- und Buchenwälder, bergauf, bergab. Der gute Mond ging nebenher und leuchtete in alle Büsche. Aber die Tiere waren nicht zu sehen. Nur eine Katze saß oben in einem Eichenbaum und funkelte mit den Augen. Da hielten sie still. »Das ist der kleine Hinze«, sagte Hebelmann. »Ich kenne ihn wohl. Er will die Sterne nachmachen.« Und als sie weiterfuhren, sprang die kleine Katze von Baum zu Baum. »Was machst du da?« rief der kleine Hebelmann hinauf. »Ich illuminiere«, rief die kleine Katze herunter. »Wo sind denn die anderen Tiere?« rief der kleine Hebelmann. »Die schlafen«, rief die Katze und sprang wieder einen Baum weiter. »Horch nur, wie sie schnarchen!« »Junge«, sagte der gute alte Mond, »hast du noch nicht genug?« »Nein«, schrie Hebelmann, »mehr, mehr! Leuchte, alter Mond, leuchte!« Dann blies er die Backen auf und der gute alte Mond leuchtete. So fuhren sie zum Walde hinaus und über die Heide bis ans Ende der Welt und dann gerade in den Himmel hinein. Hier war es lustig. Alle Sterne waren wach und hatten die Augen auf und funkelten, dass der ganze Himmel blitzte. »Platz da!« schrie Hebelmann und fuhr in den Haufen hinein, dass die Sterne links und rechts vor Angst vom Himmel fielen. »Junge«, sagte der gute alte Mond, »hast du noch nicht genug?« »Nein«, schrie Hebelmann, »mehr, mehr!« Und »hast du nicht gesehen«, fuhr er dem alten guten Mond quer über die Nase, dass er ganz dunkelbraun im Gesicht wurde. »Pfui!« Und damit putzte er seine Laterne aus, und alle Sterne machten die Augen zu. Da wurde es im ganzen Himmel auf einmal so dunkel, dass man es ordentlich mit Händen greifen konnte. »Leuchte, alter Mond, leuchte!« schrie Hebelmann. Aber der Mond war nirgends zu sehen, auch die Sterne nicht. Sie waren schon alle zu Bett gegangen. Da fürchtete der kleine Hebelmann sich sehr, weil er so allein im Himmel war. Er nahm sein Hemdzipfelchen in die Hände und blies die Backen auf. Aber er wusste weder aus noch ein. Er fuhr kreuz und quer, hin und her, und niemand sah ihn fahren, weder die Menschen, noch die Tiere, noch auch die lieben Sterne. Da guckte endlich unten, ganz unten am Himmelsrande, ein rotes, rundes Gesicht zu ihm herauf. Und der kleine Hebelmann meinte, der Mond sei wieder aufgegangen. »Leuchte, alter Mond, leuchte«, rief er. Und dann blies er wieder die Backen auf und fuhr quer durch den ganzen Himmel und gerade darauf los. Es war aber die Sonne, die gerade aus dem Meer heraufkam. »Junge«, rief sie und sah ihm mit ihren glühenden Augen ins Gesicht, »was machst du hier in meinem Himmel?« Und eins, zwei, drei nahm sie den kleinen Hebelmann und warf ihn mitten in das große Wasser. Da konnte er schwimmen lernen. »Und dann?« »Ja, und dann? Weißt du nicht mehr? Wenn ich und du nicht gekommen wären und den kleinen Hebelmann in unser Boot genommen hätten, so hätte er doch leicht ertrinken können.« Ende des kleinen Hebelmanns.